Sprache, die du sprichst, dein Gesicht, das dein Innerstes erzählt. Such die Antwort, die dir fehlt, sieh die Sorge, die dich quält. Hör dir selber zu und trau dem, was du hörst. Geh, auch wenn andere stehen, bleib, auch wenn andere gehen. Tu nicht einfach nur, was man nun mal tut. Sei doch der, der du bist. Setze ein, was dir gegeben ist. Denn niemand kann so sein, wie du es bist. Wozu sonst die Gedanken in dir? Wozu sonst sollst du stehen heute und hier? Welchen Weg soll dein eigener sein? Nicht zu krumm, nicht zu grad, nicht besonders, nur dein Weg. Geh deinen Weg, deinen Weg. Bleib nicht stehen, wo du stehst. Prüfe, welchen Weg du gehst. Glaub nicht, dass dir alle Zeit der Welt gehört. Tu die Dinge, die du sagst. Zeig es, wenn du jemand magst. Nimm die Hände, wo kein Wort mehr weiterhilft. Geh, auch wenn andere stehen, bleib, auch wenn andere gehen. Tu nicht einfach nur, was man nun mal tut. Sei doch der, der du bist. Setze ein, was dir gegeben ist. Denn niemand kann so sein, wie du es bist. Wozu sonst die Gedanken? Wozu sonst sollst du stehen heute und hier? Welchen Weg soll dein eigener sein? Nicht zu krumm, nicht zu grad, nicht besonders, nur.